Lese hier und kauf euch mein Blatt. Was bedeutet uns der große Komet? Missgeschick leicht arme Not, womit der Haarstern uns bedroht. Wie ihr's hier abgemalt sieht, hört nur zu, was dieser für Pläne hat. Trotz Verheißung bietet man nicht frei, mit Gewalt bekehrt man alle Orte. Österreich gibt's schon voran, vor den Böden folgen an. In Donau wird beginnt die Schlägerei, ist der Freiheit ledig worden. Habsburgs Fürsten eint ein Vertrag, wollen den Kaiser nehmen Macht und Thron. Steht das auf sein Volk und Wies, was ein Volk uns knallt und ließ. In Frankreich lauert Mord nah dem Thron, dann kommt Kriegsvolk und verwüstet Rat. Kriegsgeschichten auf keine Fall, Kampf als je vorher, Greue wie sie nie geschehen. Und beste Premierenwahl, und wir alles auf die Wehr. Lasst euch wieder euch nicht verdrießen, ihr Korn blüht erst im nächsten Krieg. Des Kaisers Stern verblasst, ihm welchem Sieg vom Himmel wird, muss ich mich anschließen. Weit verjagt mir die Kunde nicht. Hier seht ihr, wie Dunst von der Erde steigt, nach oben bläst kraus und dicht, und von Feuer der Sonn und Sterne angezündet sich glühen zeigt. Kometen schweifen in Himmelsferne, gezeigt wie die Sonne auf. Dann spuckt der Komet einen Schleier aus, so lang von der Erde schwebt ihr Hauch. Unsinn, der Schweif wird vom Sonnenlicht aus dem Kometen hinausgepresst. Wie du's uns doch wissen lässt, will sich gescheit wie sein Lehrer zeigen. Da die Wahrheit nicht nur zwei Heller gilt, heißt's zu lügen oder zu schweigen. Hier für zwei Heller noch ein anderes Bild. Von wem redet ihr? Wer ist ein Herr? Höppler des Kaisers Mathematiker. Sieh doch, wie sich das trifft, hier übergibt einem Herrn eine Schrift. Die genaue Zeit, da ich zur Welt kam, er deute mein Schicksal. Wenn er fragt, von wem ich's annahm. Von der Welt, bei größtem General, in Kürze schick ich einen in sein Haus, das Prognostikon übergebe ihm. Vielen Dank, ich richte es aus. Spielverderber sind nicht angenehm. Rückschläge hier wie beim Militär. Man tauscht die Taktik, auch der Graf Waldstein. Ich bleibe lieber unerkannt hier. Wollt dem alten Kaiser dienstbar sein, jetzt winkt mein Kühnfliegen größere Ehr. Nicht gut, so viel zu wissen und so früh. Spannend, interessant dafür. Wo kriegst du deine Blätter her? Nachrichten, die aus aller Welt kamen, bau ich mir selbst zusammen. Worte, Bilder und Musik, keine Mühe nach ein paar Semestern Wittenberg. Sieh da, mich warfen sie in alter Frau. Wissen, ja, doch lernen, nein. Treibst du so schon lange Zeit? Unser Eins war schon dabei, als Abel erschlagen wurde von Kain. und wird noch anwesend sein, geht einst die Erde entzwei. Ein Beruf von Abenteuren, wie eurer nur, euch genügt Scharen von Abenteurern zu dirigieren. Der Abenteurer, der in jedem steckt, verlässt sich dafür auf meine Waren. Ich glaub, ich hab einen Helfer entdeckt, melde dich bei mir auf die Nacht. Ich brauche einen Lügenbold, der den Kommis schmackhaft macht, selbst denen, die ihn nie gewollt. Gepein, tief in der Gruft, karf dich rum, musst Arbeit tun, Hilfe leihen. Tod ist gestorben nicht, dunkles Hellas Licht, dem wir um Beistand ruht. Geräusche jemand, der heimlich klammt, huscht aus dem Haus, ich nach, Angst erlabt, zum Friedhof. Mutter, du als Grabschänder, auf dich selber gib Acht, Elende. Was hast du Grausiges vor? Was mir die Sorge gebot, hier liegt mein Vater begraben, ich will seine Schädel haben, ihn zubereiten lassen, dann in Gold fassen, zu einer Trinkschale. Was soll das nützen? Wer schürft aus solcher Pokale, ist für immer gefeit gegen geistige Selbstherrlichkeit. Wer ist zu beschützen? Mein Bruder, mein ältester Sohn, ich muss ihn bemannen, die verschneite Region, die sich nie lässt erfahren. Wille der Helden dem unwissbaren Fragen stellen, neugier grauenhaft, hier bin ich. Schrecklich, wie sich die Narrheit in einer Familie ausbreitet. Der Vater Soldat Abenteurer, die Mutter noch ungeheuer bei der Hand, mit Teufelei dazu des Bruders Spiegelfechterei. Ist jagt er die Ehe von ihrem Sitz, dann sollen Körper der Geometrie beherrschen die ganze Astronomie. Groß mit dem Totenkopf solchem Witz. Haben wir's denn nicht immer gesagt, dass die Kämmerin böse Dinge betreibt? Sie traf den Satan, ihr kein Zweifel bleibt. Sie sei als meines Herrschers eins zu laut mich anbrüllt. Wenn das wirkliche Schönen scheint, Musik, Gedicht, Geschmeid, Getier, Gebild, mich unfügsam flieht. I'm sucht mich dunkel die Lust, unbeladen, unbewusst, bis undeutbare Gebiet, sternklare, schlummernde Weisheiten, verträumt zu entgleiten. Spricht in Prag der Kaiser, dem ein Hans dient als Sternweise. Das sind Visionen, Kaiser müssen her. Einfache Geister tun's nicht mehr. Ein Tumus, der wie es heißt, denn erhöht, noch meines weise Köppler Worten aufschließt, deckende Pforten weiter streckter Welt. Man spüre jene Gesetze Geist, die Falten ihre Pforte zeigen und Sonne rufen zum Reigen. Gib die Laterne, ich führe dich heim. Der Strömung Urbild, die in uns quillt. Ordnung, Regen und Reim. Tu und Ordnung. Rechtes Bewährtes. Was heißt denn nichts Gewachtes, Bejährtes? Gib unser Blick ins Fernste gleitet, die Weise der Unendlichkeit entdeckt, wie Luna sich als Zagenwelt erstreckt, Venus Mond gleich anwächst und schwindet, Saturn zum Dreigestirn sich weitet, Jupiter ein Sklavenkranz umwindet. Was ist der Fülle Wesen und Sinn? Wir sitzen in allen Wundern drin. Verworfen gemein und übel würdelos, beleidigen die gut gewählten, ein Himmel ohne Zweck und Held. Reisenden unratsvollen Kübel von einem Irren ausgeschüttet, vermies und ungebildet ein Ross, vor ungeziefer Gebühren geschmeißt, verdrückende Last. Ein zerstörtes, geborsten, zerfallen, zerrütet. Das nichts anderes tut und weiß, als auf dem nächsten Biersaal Beute gierig zu Horste, was in uns nicht zu Entwicklung zu verschlingen. Von bösem Brottag erfunden, in böse Absicht. Es heißt, o Mana Musica sei ein Spiegel, um Bahnen klinge. Ja, darum unser schändliches Wiesigen im schlammigen Klartag. uns nicht erkannt. Fluden Ungeist, der dich heimtückisch zulässt, Geist im Geist, der dich erfangt. Und strafe den Berater, der mit mein Gebrüst als all seine Beist. Helft mir, gebt mir die Hand, ich versinke im Quicksand. Und hilf doch, halt den Tritt! Dein Geschrei bricht uns das Genick. Lass dich nicht mehr verschwinden. Hei mit dir, wie sie uns hier finden. Neue Ungestalten aus jenem Unsinn, was aus der Flucht der Gewalten statt Hilfe. Letzter Stoß, die gräuelvolle Schlund. Armuten verbreitet. Gedanken flattern nebelhaft, sie zu binden fehlt mir die Kraft. Hab ich dir die Lust verdorben? Nein, Kind, dein Hiersein macht mich froh. Es schafft sich gut, wenn du dabei bist. Mit der Mutter war's auch so. Du bist traurig, seit sie weg ist. Du doch auch. Warum ist sie gestorben? Sie sehnte sich nach Graz, war fremd hier, litt an der Not der Welt meiner Arbeit, fiel in Schwermut und Trübsinn. Und war mein Brüderlein. Gott liebte es noch mehr als wir und gab's der Mutter zum Geleit. Deshalb gingen wir nicht anders wohin, wenn die Mutter hier lief. Wir sind nicht frei, bin den Kaiser dienstbar. Und es muss nicht in den Sternen lesen. Was sich dort zeigt, ist unklar, selbst einem ungetrübten Wesen. Ach, leiblich auch du schwach Gemächt, dein Sehen ist nur Spiegelfecht in diesen finsteren Augen. Du wirst, wenn hier dein Schein erbleicht, von Angesicht zu Angesicht das ewig Licht erschauen. Glaub sicherlich, nicht fürchte dich, lass dir nicht kindlich grauen. Ach Mensch, du liebst ein steten Tod, zum wahren Leben Sterbensmut, tut nur den Anfang bringen. Und schick mir den Ulrich. Herr, zeigtest du mir doch, wie das Leid sich der Güte deiner Schöpfung einreiht. Ich gab dir Tychos Planetenzeiten, Jupiters Lauf draus abzuleiten. Wie ich sehe, tatst du's nicht, du nimmst zu leicht. In einem Trauerhaus, dacht ich, setzt zuweilen die Arbeit aus. An mir soll's nicht liegen, wenn die Welt des Rudolfische Sterntafel Opus nicht zur rechten Zeit erhält. Zeigtest du doch mehr Sinn für deine Pflicht, dass Gelehrsamkeit langweilig sein muss. Ich las mein Schicksal aus den Sternen, das konnt ich heimlich zwar euch ablernen. Zeig hier! Seht nur, wie die Sonne sich stellt zum Saturn und der Mond die Venus mit günstigstem Einfluss, wie mir alles zu Füßen fällt. Böse Ruhm! Ganz gut, nur um ein paar Grad verdreht ist die Figur. Als Soldat ein seltsames Schicksal scheint dir gewiss. Mir, der nichts mehr hasst als den Kommiss, sicherlich irrt ihr euch. Mag sein, da hast du den Wirt der Sternguckerei. Habt ihr nicht selber dem Grafen Waldstein, dem Kaiser das Horoskop gestellt? Die wissen, was davon zu halten sei. Der Graf tut nur, wie es den Sternen gefällt, und der Kaiser ist ohnehin närrisch. Der Graf schiert uns nicht, spricht nicht höhnisch von Kaiser, unserm Brotherrn obendrein. Schwankend haltlos mag er sein, weil er auf schlechte Räte hört. Als ich jüngst ihn sah, erregt, verstört, erkannte ich, wie sein hoher Verstand keinen rechten Betreuer hat. Hat er erst in philosophischer Sicht seines Amtes Würde und Pflicht erkannt, er entzöge sich ihr nicht. Ich versuche es, ein gelehrtes Traktat wird ihn zum Besseren leiten. Was red ich? Hier heißt's arbeiten. Nimm den Jupiter vor, ich den Mars. Wenn's denn sein muss, manchmal fällt mir's bei, wärst du doch Buchdrucker geblieben, hätt sich nicht der Wissenschaft verschrieben. Das macht mehr ein als die Rechterei, und bequem und friedlicher wirst daheim im Netz, als in dieser Stadt von Hofgesinde, Spekulant und Schuft. Dass ihr die Geduld habt, hier zu bleiben, kam nicht von Oberösterreich ein Schreiben, das euch in der Landschaft Dienste ruft. Geht noch hin, schön ist's in meiner Heimat. Du weißt ja, mein Platz ist hier. Der Kaiser braucht Hilfe, ist in Not. Ihr seht, wie eure Frau dahin schwand im Prager Moder. Worauf wartet ihr? Ich seh's, das Unheil nimmt Überhand, die Frau und das Büblein tot, die Angst und den Kaiser die schlechte Zeit. Dazu des Gehilfen lasche Arbeit. Meister, versteht doch, ich kam her als einer, der nach Neuestem trachtet. Was finde ich aber in eurer Lehre? Ein Denken, das nichts Wirkliches achtet, getüftelt hätte den Kosmos ein Geist, der mit Würfeln spielt und Tetraedern. Seelen säßen in Sonne und Stern. Das, was im Stern, nicht im Menschen kreist, in Maschinen, die ihr wertlos üben, von lebendigen Kräften getrieben. In Italien forscht man mit weitem Blick, um die wir stets Gott zu treffen zuletzt. Die Gesetze der Weltmechanik, von Gott der Materie angesetzt. Matthias an seinen Platz gestellt. Gesund genug, die Schwach zu verstehen, erdrosselt ein Geist eine Welt. Neue Scheiße, neue Furcht, neue Schwiegel, neue Zelt, das Haupt des Volkes. mich lassen sie nicht lindern seine Not. Du bist dir gewinnt dabei, da Frau, Kind, Gönner, Arbeit von mir ging. Muss ich nehmen, was Linz mir bot? Grünes Brot!